gestern bei auf dem Amt. Hebt noch die Kohle, war auf die Hand. Dort hab ich dann 100 Mark kassiert. Davon hab ich mir die Beine tätowiert. Ja, ich bin asozial, das ist doch sonnenklar. Ja, ich bin asozial und mir geht's wunderbar. Neulich hab ich meinen Bruder getroffen. Zusammen haben wir 3 Liter Cornos gesoffen. Danach haben wir uns körperlich betätigt. Danke, Malay, du warst ja gnädig. Ja, ich bin asozial, das ist doch sonnenklar. Ja, ich bin asozial, doch mir geht's wunderbar. Gib mir die verfickte. Und mir geht's wunderbar. Morgen muss ich aufs Gericht. Was ich gemacht haben soll, erzähl ich lieber nicht. Ich krieg bestimmt ein paar Wochen Bau. Den Richter, den kenn ich, das ist ne alte Sau. Ja, ich bin asozial, das ist doch sonnenklar. Ja, ich bin asozial und mir geht's wunderbar.